Deutschlandradio Kultur. Kriminalhörspiel. Am Mikrofon begrüßt Sie Clarisse Cosset, die sich freut, Ihnen eine neue Ausgabe von Krimi im Doppelpack vorstellen zu dürfen. Ich hatte es Ihnen bei der letzten Ausgabe vor 3 Monaten schon verraten, wir fahren heute Abend in meine Heimat. Aber sachte, sachte, ich sage es Ihnen gleich, weder die Kollegen im Osten noch die im Westen hielten dies für einen Grund, an der bewährten, dezenten Regie zu rütteln. Und bis auf einige Aussprachen und Redewendungen hier und da verstreut, ist in beiden Kriminalhörspielen des heutigen Abends wenig Lokalkolorit zu erwarten. Das mag politische, aber eben auch ästhetische Gründe haben. Das Thema des heutigen Abends ist übrigens die Rache. Unsere Figuren rächen sich für geschehenes Unrecht, Demütigung, Betrug, Verleumdung. Ja, es geht heiter zu. Das erste Stück, das wir hören werden, spielt in einem Frankreich, das ich nicht kenne und das mich stark an Madame Bovary erinnert. Es trieft alles vor der Enge der Provinz und der Konvention. Ja, man kann das Hörspiel als eine Fortsetzung des Romans von Flaubert hören. Nur dass Madame Berthaud, wie sie hier heißt, sich nicht für den Arzt entschieden hat, sondern für den Anwalt. Als Außenatmo ertönen einige Möwen und schwacher Seegang. Und sofort denkt man an den Ärmelkanal. Ganz wie Sie wünschen, Monsieur. Natürlich, selbstverständlich. Ich schicke noch heute unseren mehrfarbigen Katalog mit Preisliste zu. Wie bitte? Ganz recht. Au revoir, Monsieur. Au revoir. Auch wieder einer, der glaubt, er würde das Weckerrasseln beim jüngsten Gericht überhören, wenn er nicht zu Lebzeiten schon eine Prosceniumsloge für sich und seine Lieben reserviert. Was willst du hier im Büro, Kröster? Hast du nichts zu tun? Wenn du nur einmal in dem Ton mit der Kundschaft reden wolltest, keiner würde sich zum Sterben entschließen. Getrunken hast du auch schon wieder. Meinen Tropfen. Ein Tröpfchen und bloß, was heute frisch vom Meer her weht über die Gräber. Sieh mal, was ich dir hier bringe. Ein Totenschädel. Was soll der Blödsinn? Direkt auf den Spaten ist er mir gekullert, beim Einebnen von dem Grab. Ist doch nicht das erste Mal. Nö. Aber das hier hat's noch nicht gegeben. In 25 Jahren nicht. Zeig her. Ach. Da bist du sprachlos, hm? Das ist ja ein Nagel. Ein richtiger Nagel. 3 Zoll lang, jawohl, ja. Ins Scheitelbein reingeschlagen und durch. Und warum kommst du damit zu mir? Du bist fix im Denken. Was soll ich mir noch Gedanken machen, wenn dein träges Hirn schon rausgefunden hat, dass einer, der mit so einem Metallstift im Kopf in der Erde liegt, keines natürlichen Todes gestorben sein kann? Mord. Seit wir den Friedhof verwalten, haben wir keinen bestattet, der eines gewaltsamen Todes gestorben ist. Aber das hier sieht verdammt nach Gewalt aus. Wo lag er denn? Im Grab von diesem Mazarin. Musst du dauernd die Flasche vorm Hals haben! Wenn du nicht endlich damit aufhörst, kannst du dir demnächst dein eigenes Grab schaufeln. Ja, so was ist nun? Soll ich dem Schädel eins draufgeben? Untersteh dich! Gib her. Mir kommt da eine Idee. Sie können sich wieder anziehen, Madame Christier. Ja. Ich schreibe Ihnen ein Rezept und wenn die Beschwerden in einer Woche noch anhalten, kommen Sie wieder. Man wird eben nicht jünger, Doktor. Ja, ihm sagen Sie das. In der Jugend Ach du lieber Himmel, was macht es mir da aus, älter zu werden? Ein Jahr, zwei, drei, das war doch nichts. Und was in 10, 20 Jahren sein würde, kümmerte einem nicht. Und heute? 20 Jahre. Ah. So, hier ist das Rezept. 20 Jahre, Dr. Tessier. Auf dem Friedhof werden jetzt Gräber eingeebnet, deren Liegezeit abgelaufen ist nach 20 Jahren. Tja, so ist das. Wir sehen uns also wieder, wenn keine Besserung eintritt. In dem Feld, das mein Mann mit seinen Leuten einebnet, lag auch Pierre Mazarin begraben. Sie erinnern sich an Pierre Mazarin? Ja, ja, ja. Die letzten Lebensjahre war er gelähmt, an den Rollstuhl gefesselt, von anderen Menschen abhängig. Ich war damals noch Gemeindeschwester. Ach ja. Ich kümmerte mich regelmäßig um den Kranken. Sie, Doktor, waren immer wieder verdutzt, wenn ich Spritzen aufzog. Ja, ja, richtig, Sie waren Linkshänderin. Und bin ich immer noch. Sowas bleibt. Sagen Sie, war da nicht so eine dumme Geschichte? Entschuldigen Sie, ich will an nichts rühren. Oh, Sie rühren an nichts, Doktor. Madame Mazarin hatte ein paar niederträchtige Behauptungen ausgestreut, dass ich mir selber Morphium spritzte, zum Beispiel. Es lief jedenfalls darauf hinaus, dass ich gehen und meinen Beruf an den Nagel hängen musste. Die Dame war eifersüchtig, hielt mich wohl für eine Erbschleicherin. Sie übernahm allein die Pflege Mazarins. Eine aufopferungsvolle Pflege. Sicher. Übrigens habe ich aus reiner Neugier meine Nase mal in die alten Friedhofsakten gesteckt. Begräbnis Mazarin, Pierre, wie sich gehört, erster Klasse. Und so beim Blättern bin ich darauf gestoßen, dass Sie damals den Totenschein ausgestellt haben. Mazarin war mein Patient. Seine formale Angelegenheit. Früher oder später war er ja doch mit seinem Tod zu rechnen gewesen. Eben. Früher oder später? Meine Zeit ist bemessen, Madame. Das Wartezimmer ist voll. Nicht, dass ich Ihnen was anhängen will, Doktor, aber waren Sie bei Mazarins Tod anwesend? Nein, Madame Mazarin hatte mich rufen lassen. Herzversagen. Wenn Sie etwas genauer hingesehen hätten, wäre Ihnen, glaube ich, eine Kleinigkeit aufgefallen. So? Ja. Eine Gänsehaut, wie bei Spukgeschichten, könnte man schon kriegen bei Betrachtung der Dinge. Christer, was mein Mann ist, hat nämlich bei den Einebnungsarbeiten und genau an der Stelle, wo Mazarin begraben lag, einen Schädel gefunden, gut erhalten. Und wenn man sich den richtig ansieht... Behelligen Sie mich nicht länger mit Ihren Hirngespinsten. Au revoir, Madame. Au revoir. Ja, mein lieber Tessier. Nun wollen Sie sicher von mir wissen, wie ich über diese Geschichte denke. Es würde mich in der Tat interessieren, Irene. Noch etwas Kaffee? Gern. Bitte. Danke. Ich will Ihnen gleich ganz offen sagen, dass Sie einen Fehler begangen haben. Wieso? Ja, es war falsch, der Köstherr das Wort abzuschneiden und Sie vor die Tür zu setzen. Denn nun wissen Sie nichts über das Besondere des gefundenen Schädels und erst recht nichts über die Absicht dieser Person. Ob sie überhaupt was bezweckt? Oh, die bestimmt. Ein bisschen hat sie ja durchblicken lassen mit ihren Worten vom besser hinsehen. Wie war das doch? Wenn ich genauer hingesehen hätte, wäre mir an dem Toten etwas aufgefallen oder so ähnlich. An den Toten war alles so normal, wie es nur sein konnte, Tessier. Selbst wenn man bedenkt, dass sie vor 20 Jahren noch nicht über eine allzu große Berufserfahrung verfügten. Mazarins Tod konnte ihnen keine Rätsel aufgeben. Aber... Ich will Ihnen die Antwort geben auf eine Frage, die Sie mir noch nicht gestellt haben und auch nicht stellen werden, wenngleich sie sie bewegt. Ob ich das, wie soll ich sagen, ja, ob ich das Vertrauen, das damals zwischen uns war, womöglich missbraucht haben könnte. Irene, ich... Und hier meine Antwort. Nein. Ich weiß. Ich habe Ihnen seinerzeit eine schmerzliche Enttäuschung bereitet, indem ich mich für Berthaud, den Anwalt, und nicht für Sie, den Arzt, entschied. Nun ja. Aber ich habe nicht etwas getan, was Ihre Ehre als Mann und als Arzt hätte verletzen können. Danke, Irene. Bliebe allerdings immer noch die Frage offen, weshalb die Christiane... Ach, du meine Güte, zerbrechen Sie sich darüber nicht den Kopf. Ich neige zu der Annahme, die Frau will sich mit einem simplen Trick bei Ihnen einen kleinen Vorteil verschaffen. Der Mann soll ja ein Trinker sein. Wie alle Totengräber. Vielleicht ist sie drogenabhängig geworden oder benötigt sonst irgendwer einen Arzt. Labil war sie ja damals schon. Ich werde es Sie wissen lassen, sobald ich es weiß. Ach ja. Im Übrigen bin ich froh, mir nicht vorwerfen zu müssen, eine falsche Todesursache auf ein amtliches Dokument eingetragen zu haben. Ob bona fide oder vorsätzlich, würde wohl keinen Unterschied machen vor einem Gericht. Störe ich? Oder kann meine Anwesenheit von Nutzen sein bei so viel schlechter Meinung über die Justiz? Bonsoir, Irene. Bonsoir. Tessie. Du bist schon zurück? Bonsoir, Maître Berthou. Oh, so förmlich. Darf man erfahren, worum es ging? Nun ja, eine Unklarheit, Berthou. Es kann sein, dass ich vor 20 Jahren, im guten Glauben handelnd, auf einem Totenschein eine falsche Todesursache eingetragen habe. Vor 20 Jahren? Tja. Mein Lieber, da können Sie sich von mir beruhigen lassen. Das sind verjährte Fristen. Jedenfalls juristisch. Mhm. Und moralisch? Wie bitte? Ich meine, gibt es auch moralische Verjährungsfristen? Ich bin Jurist und kein Moralist, Herr Sie. Aber kann nicht jedem, in welchem Beruf auch immer, tagtäglich ein Lapsus unterlaufen? Selbst für Tötungsdelikte gibt es unter bestimmten Voraussetzungen die Verjährung. Was wären das für bestimmte Voraussetzungen? Muss das jetzt sein? Überhaupt, was soll diese Fragerei erst, Herr Sie, und nun du? War da irgendetwas damals? Lass mal, ich gehe. Ja. Hallo? Ja, hier spricht Madame Berthou. Ja, bitte. Ich höre. Und nicht so zaghaft, Madame Berthou. Eine Friedhofstabelle ist ein Ort wie jeder andere, solange man nicht mit den Füßen voran reingetragen wird. Erschrecken Sie einen doch nicht derartig. Wo stecken Sie denn? Hier, Madame. Gar nicht überrascht, mich zu sehen? Ich habe mit niemand anderem gerechnet. Kommen Sie zur Sache. Am Telefon deuteten Sie an... Dass ich ein Geschäft mit Ihnen vorhabe, ja. Ein Geschäft, dessen Vorteil gegenseitig ist, wie Sie gleich merken werden. Ich höre. Als Sie damals am Grave Massons standen und sich mit einem Spitzentuch die Krokodilstränen aus dem Gesicht tupften, glaubten Sie sich am Ziel Ihrer Wünsche, der schwerkranke Mann endlich tot, sein hinterlassenes Vermögen in Ihrem Besitz. Nach angemessener Zeit heirateten Sie wieder, aber nicht Dr. Tessier, wie man vermutete, sondern Maître Berthou, den Anwalt. Sie erfüllten sich jeden Wunsch, auch den, mich auf der gesellschaftlichen Leiter nach unten zu stoßen, kurz beruflich zu vernichten. Und nun wollen Sie sich den Wunsch einer billigen Rache erfüllen? Na, billig würde ich es nicht nennen, auch wenn ich mich zu Anfang mit 50.000 Francs begnüge, die Sie mir in den nächsten Tagen hierher bringen werden, um dafür den Schädel Ihres vor 20 Jahren verstorbenen Mannes zu erhalten. Sie müssen übergeschnappt sein. 50.000 Francs für einen Totenkopf, den Sie vermutlich bloß aus einer alten Kiste hervorzuholen brauchen. Ich sprach nicht von irgendeinem, sondern von dem Schädel, der, um präzise zu sein, in jenem Grab gefunden wurde, in dem Pierre Mazarin beigesetzt wurde. Für wie naiv halten Sie mich eigentlich, Sie dilettantische Erpresserin? Nicht einen Centime werden Sie von mir erhalten. Mir zu sagen, der Schädel stamme aus dem Grab meines ersten Mannes, lächerlich. Wieso, Madame? Wieso? Die Liegezeit ist abgelaufen und da sie niemand verlängert hat, ist das Grab eingeebnet worden. Nein, die Liegezeit ist nicht abgelaufen. Die Liegezeit wurde verlängert. Um weitere 50 Jahre. Auf meinen Wunsch hin hat mein Mann diese Angelegenheit über seine Kanzlei regeln lassen. Sie irren sich, Madame. Maître Berthou hat diese Anweisung nicht gegeben. Sie lügen. Aber, Madame, ein Blick auf das Grab Ihres ersten Mannes wird Sie vom Gegenteil überzeugen. Und nun hören Sie gut zu, am nächsten Montag erscheinen Sie hier mit 50.000 Francs, genau um 9 Uhr morgens. Hier? In dieser Kapelle, ja. und damit Sie eine Ahnung kriegen von dem, was auf Sie wartet. Wenn Sie nicht auf meine Forderung eingehen, verrate ich Ihnen schon so viel, dass mit Masserins Schädel nicht alles so ist, wie es sein müsste. Ja, was meinen Sie denn? Aber, Madame, das wissen Sie doch selbst am besten. Ich verstehe nicht, warum du mit mir hier herausgefahren bist, an die Felsen. Du weißt, ich vertrage die Abendkühle nicht, Fernand. Ich hole dir den Mantel aus dem Wagen. Nein, lass. Irene, ich... Es ist mir unangenehm, dich um eine Erklärung zu bitten. Eine Erklärung? Hier draußen? Wäre das nicht im Haus möglich gewesen? Vielleicht. Übrigens hat der Ort absolut keine Bedeutung. Wir könnten ebenso gut im Café du Port sitzen. Das hätte den Vorzug, dass ich nicht frieren müsste. Ich hole dir also doch den Mantel. Nein, nein, danke. Also? Ja. Du weißt, dass ich dir in den Jahren unserer Ehe stets mein volles Vertrauen geschenkt habe. In jeder Beziehung, auch in finanzieller. Du verfügst ad libitum über dein Bankkonto, informierst mich allerdings, wenn du eine größere Summe für irgendeinen Zweck abzuheben gedenkst. Ja? Und? Dann und wann überprüfe ich unsere Kontoauszüge auf eventuelle Unstimmigkeiten. Heute musste ich feststellen, dass du vor 3 Wochen einen nicht unerheblichen Betrag abgehoben hast. In bar. Ich habe dir absichtlich nichts davon gesagt. Ich verstehe, du hast etwas gekauft, womit du mich überraschen willst. Gekauft? Wie man es nimmt. Und überraschen? Oh ja. Ich nehme an, es wird dich überraschen. Es wird dich sogar sehr überraschen zu hören, dass ich mir mit der Summe das Schweigen einer Erpresserin erkaufe. Oder besser, hoffe, erkauft zu haben. Du wirst erpresst? Warum bist du nicht sofort zu mir gekommen? Kennst du die Person, die dich... Ja, ich kenne sie. Ich kannte sie schon, ehe ich ihr das Geld ausliefern musste. Na, umso besser, man muss sie sofort festnehmen und unter Anklage stellen. Wie konntest du nur 50.000 Francs und dann wenig später 70.000... Ich konnte, weil ich musste, mein Lieber. Hättest du nämlich das getan, worum ich dich vor einiger Zeit gebeten hatte, nämlich die Liegezeit für das Grab Mazarins um 50 Jahre zu verlängern, was nur ein Bruchteil der erpressten Summe ausgemacht hätte, dann... Entschuldige, aber das begreife ich nicht. Mein lieber Bartho, du hast die Ausgabe für das Grab Mazarins gescheut. Es wurde demzufolge eingeebnet. Dabei wurde der Schädel des Toten gefunden, gut erhalten und mit einem Detail, dessen Kenntnis die Erpresserin nunmehr benutzt, Geld und immer wieder Geld aus mir herauszuholen. Dieses besondere Detail, Irene, worin besteht es? Das soll dich nicht kümmern. Es kümmert mich aber. Wirst du erpresst, wird auch ich erpresst. Und glaub mir, ich denke weniger an den Verlust von Geld als an eine Bedrohung meiner Existenz. Ich möchte behaupten, dass ich meine Partnerin noch in Grenzen halten lässt. Behaupten, behaupten. Irene, was macht dieses besondere Detail am Schädel deines verstorbenen Mannes aus? Ich muss es wissen. Oder willst du alles aufs Spiel setzen? Unser Ansehen, unser Vermögen? Nein, deshalb zahle ich ja. Und Tessier. Was hat Dr. Tessier damit zu tun? Wie kommst du auf ihn? Er ist auf mich gekommen. Oder korrekter, zu mir in meine Praxis, weil auch er erpresst wird. Von einer Frauenstimme am Telefon. Sicherung. Wenn ich bitten dürfte, das Ganze etwas gedämpfter, ja? Wir sind an der Friedhofskapelle und nicht auf dem Rummelplatz. Roger, wenn du mit deinen Aufnahmen fertig bist, kannst du die Leiche abtransportieren lassen. Und ich bitte mir aus, dass nichts übersehen wird. Auch ein Selbstmord kann es in sich haben. Pass mal. Inspektor? Sie übernehmen hier die Regie. Ich will den Mann der Toten sprechen. Wo finde ich den? Dort drüben an der Empore. Ah, gut. Monsieur Christer? Ja? Ich bin Inspektor Fauquin. Fühlen Sie sich in der Lage, auf meine Fragen zu antworten? Weiß nicht. Versuchen Sie es. Gut. Sie haben Ihre Frau hier gefunden? Ja. Ich kam her, um ihr zu helfen beim Herrichten der Kapelle. Haben Sie den Schuss gehört? Nein. War irgendetwas anders als sonst? Nicht, dass ich wüsste. Oder doch? Ja? Nein, doch nicht. Hat Ihre Frau etwas Schriftliches hinterlassen, aus dem hervorgeht, warum sie sich erschossen hat? Keine Zeile, Inspektor. Und auch kein Wort zu mir. War Ihre Frau krank? Nein, gesund war sie. Und auch hier oben im Kopf. War Ihr Verhalten in letzter Zeit verändert? Sie war wie immer. Für die Tat finden Sie keine plausible Erklärung? Keine. Keine. Als Sie Ihre Frau fanden, lag sie am Boden. Hm? Auf dem Rücken, ja. Und den Revolver hatte sie in der Hand. Wussten Sie, dass sie eine Waffe besaß? Sie verabscheute solche Dinger. Deshalb glaube ich auch nicht, dass sie selbst Schluss gemacht hat. Schauen Sie mal, Inspektor. Was ist das? Sieht nach einem Stück Totenschädel aus oder so. Genau, Chef. Das lag unter einem der Stühle, unweit der Toten. Es wurden auch feine Knochensplitter gefunden. Können Sie etwas dazu sagen, Monsieur? Nein. Ich meine, selbst an einem Ort wie diesem hier ist es doch wohl nicht üblich, dass Reste von Gebeinen herumliegen. Natürlich nicht. Also? Ja. Ja, nun reden Sie schon. Ich denke mir, das Stück Knochen gehört zu dem Schädel, den ich gefunden habe. Nichts Außergewöhnliches auf dem Friedhof. Nur, durch den Schädel war ein Nagel geschlagen. Ach, der war schon drin, als Sie ihn fanden? Ja, so lang ungefähr. Ich bin damit zu meiner Frau, Gott hab sie selig, und hab's ihr gezeigt. Und was tat sie? Sie fragte mich nach der Grabstelle. Es war Mazarins Grab. Aha. Und wer war Mazarin? Der erste Mann von Madame Berthaud. Sie kennen doch den Anwalt Berthaud. Heißes Eisen, ne? Ja. Was wurde mit dem Schädel? Therese behielt ihn und... Und? Sie sagte, dass sie daraus Nutzen schlagen wollte. Nutzen schlagen? Ließe sich dafür auch der Begriff Erpressung verwenden? Ich habe nichts damit zu tun, Inspektor. Ich schwöre. Aber Sie wussten von der Absicht, nicht wahr? Nichts Genaues. Ich sagte doch bereits, dass ich mich raushielt. Wenn Sie nicht wollten, dass Ihre Frau sich in ungesetzliche Dinge einlässt, warum haben Sie ihr den Schädel nicht wieder weggenommen? Sie hätten ihn doch leicht zertrümmern können. Sie hatte das Ding versteckt. Als ich danach suchte, ist sie über mich hergefallen. Oh. Sie konnte schrecklich böse werden, die Gute. Und Geld. Geld hat sie auch kassiert. Nun wissen Sie alles. Ein Mord an Ihrer Frau wäre unter diesen Umständen nicht auszuschließen? Sie hat sich nicht selbst erschossen. Das kann ich beweisen. Ach, und wie? Haben Sie sich meine arme Therese genau angesehen? Natürlich. In welcher Hand hielt sie den Revolver? Sagen Sie, Berton, ist es eigentlich gesetzlich zulässig, dass dieser Inspektor hierher in Ihr Haus kommt, um uns mit seinen penetranten Fragen zu behelligen? Er hätte uns alle drei auch auf das Kommissariat bestellen können, wenn seine Ausgangsposition... Ja, was will er? Einen von uns des Mordes an der Colstère überführen. Aber das ist doch lächerlich. Das ist doch lächerlich. Wer von uns sollte denn ein Interesse gehabt haben, diese Frau ins Jenseits zu befördern? Es heißt doch, sie habe Suizid begangen. Ja, was meinen Sie, Berthaud? An der Hypothese eines Gewaltverbrechens scheint mehr dran zu sein, als man a priori vermuten konnte, nach allem, was man so hört. Jeder von uns hätte ein Motiv gehabt. Ich muss doch sehr bitten. Wurden Sie nicht von ihr erpresst, Doktor? Ja, von einer Frauenstimme, ja. Gesehen habe ich die Person nicht. Das behaupten Sie. Ja, wollen Sie mir ein Verbrechen zuschieben? Genauso gut könnte ich unterstellen, Ihnen wäre daran gelegen, diese Frau aus dem Weg zu räumen. So? Na, weil Ihnen nicht daran gelegen sein kann, in einen Skandal verwickelt zu sein. Ganz abgesehen von Irene, die ebenfalls ein paar handfeste Gründe vorweisen könnte. Nennen Sie mir einen Doktor. Mussten Sie nicht befürchten, einer weit zurückliegenden Tat bezichtigt zu werden? An dem Punkt also trefft ihr euch. Was habt ihr damals getan? War euch Mazarin im Weg? Er doch wohl ihn, Berthaud. Wer hat denn von dessen Vermögen profitiert? Dr. Fernand, nehmt doch Vernunft an. Wer von euch auch die Christe ermordet hat, lasst uns gemeinsam überlegen, wie die Argumente des Inspektors zu entschärfen sind. Wieso denn nur die Alternative Tessier oder ich? Und du, Irene? Darauf erwartest du wohl keine Antwort. Das Dienstmädchen wies mir den Weg. Bonjour, Madame. Monsieur. Treten Sie näher, Inspektor. Danke. Mein Assistent Pinsmay sieht sich noch draußen in der Diele um. Das ist Ihnen doch recht, Mette. Bitte sehr. Wir haben nichts zu verbergen. Umso besser. Kommen wir zur Sache. Madame Berthaud, Sie wurden von der Frau des Friedhofsverwalters Creusetaire erpresst. Sie zahlten der Frau 50.000 Francs in bar. Ist das richtig? Muss ich darauf antworten, Fernand? Du musst nicht, meine Liebe. Inspektor, ich will versuchen, Ihnen den Sachverhalt darzulegen. Madame Creusetaire hatte meine Frau um ein Darlehen gebeten, das ihr in besagter Höhe nach einigem Zögern gewährt wurde. Mir ist rätselhaft, wie unser Entgegenkommen als eine Folge von Erpressung dargestellt werden kann. Wer behauptet so etwas? Der Friedhofsverwalter Creusetaire, der Mann, der ermordet. Was? Dieser ewig betrunkene, verkommene Mensch? Das ist aber sehr fragwürdig, Inspektor. Vor welchem Gericht wollen Sie mit solchen Zeugen bestehen? Monsieur, ich bin mit zwei Haftbefehlen hier. Ich bin mir nur noch nicht schlüssig, ob ich beide oder nur einen verwende. Haftbefehle? Wen wollen Sie denn verhaften? Madame, ich muss Sie bitten, mich mit Ihrem Mann und Dr. Tessier allein zu lassen. Bitte? Maître Berthaud, Sie haben für die Tatzeit ein lückenloses Alibi, das wurde von uns überprüft. Nicht so rosig sieht es in dieser Hinsicht für Sie aus, Dr. Tessier. Ich war um diese Zeit unterwegs, Krankenbesuche machen. Trotzdem klappt da eine Lücke. Ich kann Ihnen beweisen, Später, falls erforderlich. Jetzt möchte ich von Ihnen wissen, ob Sie Handschuhe tragen, sagen wir beim Autofahren oder so. Lederhandschuhe. Von der Art, die so einen luftdurchlässigen Strickeinsatz haben? Sie wissen, was ich meine? Besitze ich nicht. Gut. Madame Creusetaire war Ihnen bekannt? Als Patientin. Und von früher als Krankenschwester? Auch. Können Sie sich an etwas Auffälliges an ihr erinnern? Narben, Gewohnheiten? Warten Sie. Komisch, neulich erst habe ich mit ihr darüber geredet. Ja, sie war Linkshänderin. Das wussten Sie? Mit Sicherheit. Danke, das genügt. Pinsmay, Madame Berthaud, bitte. Geduld, Chef, ich bringe sie Ihnen. Lassen Sie mich los, Sie brutaler Kerl. Was soll das, Pinsmay? Gerade als ich die Handschuhe aus der Garderobe gefischt hatte, es sind haargenau die, die wir suchen, Chef, da kam Madame hier heraus und wollte eben diese Handschuhe an sich nehmen. Was ich ihr natürlich untersagen musste. Dabei bin ich wohl etwas grob geworden. Pardon, Madame. Zynismus können Sie sich sparen. Ich werde mich beschweren. Bitte, Irene. Es ist ein Skandal, was man sich in seinem eigenen Haus bieten lassen Madame, muss. Madame, wussten Sie eigentlich, dass die Creusetaire Linkshänderin war? Nein, sie interessiert mich auch nicht. Ich hatte mit dieser Person nichts zu schaffen. Aber diese Handschuhe gehören Ihnen? Ja, warum fragen Sie? Gleich, Madame. Pinsmay, sagen Sie den Herrschaften, was unsere Techniker herausgefunden haben. Sie fanden Spuren von Wollfasern an der Waffe, mit der die Tat begangen wurde. Der Täter musste Handschuhe getragen haben, und zwar Handschuhe dieser Art. Was besagt das schon? Solche Handschuhe kann man in jedem einschlägigen Geschäft kaufen. Und diese Beschädigungen hier? Ein Webfehler, ein Zufall. Vielleicht. Aber kein Zufall ist, dass Madame Berthaud von der falschen Seite auf ihr Opfer geschossen hat. Fernand, nimm mich vor dieser ungeheuerlichen Beschuldigung in Schutz. Auf wen soll ich geschossen haben? Auf die Creusetaire, von der Sie erpresst wurden. und sie schossen von der falschen Seite und drückten ihrem Opfer, um einen Selbstmord vorzutäuschen, den Revolver in die falsche Hand. In die falsche Hand? Ja, Madame. Einspruch. Auch eine Linkshänderin kann sich eine Kugel in die rechte Schläfe schießen. Zustimmung, Maître. Nur könnte sie, einmal den Schuss abgefeuert, die Waffe nicht mehr in die rechte Hand nehmen. Kommen Sie, Madame. Les jeux sont faits. Verjährte Fristen. Wir brachten ein Kriminalhörspiel von Klaus G. Zabel. Dramaturgie Ludwig Achtel. Es sprachen Marion van de Kamp, Käthe Reichel, Hans-Joachim Hanisch, Wolfgang Brunecker, Walter Wickenhauser, Gerd Ehlers und Peter Dommisch. Schnitt Gabriela Neumann, Ton Wolfgang Masthoff, Regie Achim Scholz. Es war eine Produktion vom Rundfunk der DDR aus dem Jahre 1979. Faszinierend diese kleine französische Welt aus dem Reagenzglas. Und in dieser Fortsetzung von Madame Bovary wird nicht zum Arsen gegriffen, nein, ein Nagel und eine Pistole müssen für die Seelenabgründe herhalten. Ich hoffe, Sie haben den Ausflug in die Normandie gutiert und freuen sich auf ein weiteres französisches Stück. Es kommt jetzt eine Produktion aus der Werkstatt des Westdeutschen Rundfunks in Köln, eine Stadt, die bekanntlich näher an Paris liegt als Berlin, Hauptstadt der DDR. Mal sehen, wie sich die Kollegen schlagen. Es handelt sich diesmal um ein Kammerspiel, um einen Dialog zwischen zwei Freunden, den Jungarchitekten Stéphane und Philippe, deren Freundschaft einer Prüfung unterzogen wird. Wir stimmen uns ein mit beruhigender, cooler Musik. Und das Zitat eines berühmten französischen Staatsmannes wird bemüht. Dessen Wahrheitsgehalt wird auf die Probe gestellt. Und es wird spannend. Hör mir zu. Stéphane, komm, steh auf. Hör mir doch bitte zu. Ja. Georges Clemenceau sagt, ein Freund ist jemand, den man mitten in der Nacht wecken kann, um ihm zu sagen, ich habe einen Menschen umgebracht. Und der daraufhin nur fragt, wo ist die Leiche? Ja, das habe ich auch schon mal irgendwo gehört oder gelesen. Ich wusste nur nicht, dass das Clemenceau gesagt Stéphane, hat. Wie spät ist es denn jetzt eigentlich? Es ist 10:50. Oh, na schön. Wo ist die Leiche? Bei mir zu Hause. Oh, was für ein Glück, dass du in einem Bungalow am Stadtrand wohnst. Da brauchen wir sie nicht mehrere Etagen hinunterzuschleppen. Clemenceau hat recht. Du verhältst dich wie ein wahrer Freund. Moment mal, Moment. Ich bin noch nicht ganz wach. Ich kann nur hoffen, dass du einen makabren Scherz mit mir treibst. Obwohl, diese Art von Humor, die kenne ich noch gar nicht an dir. Ja, diese Art von Situation ja auch nicht. Ja. Stéphane! Das ist ja so ernst. Ja. Leider. Unfall. Nein. Mord. Mord? Wenn ich nicht schuldig wäre, dann bräuchte ich doch nicht deine Hilfe. Ja, da irrst du dich. Es genügt nicht, unschuldig zu sein. Es kommt darauf an, dass das Gericht nicht das Gegenteil beweisen kann. Und umgekehrt ist das genauso. Es genügt nicht, schuldig zu sein. Es muss auch bewiesen werden. Ich bin jedenfalls schuldig. Das ist wahr. Du siehst sonderbar aus. Du meinst, ich sehe aus wie ein Mörder? Nein, das wollte ich nicht sagen. Du siehst niedergeschlagen aus. Du machst einen völlig verstörten Eindruck. Ich möchte dich mal an meiner Stelle sehen. Was kannst du in den nächsten Minuten erleben? Vielleicht nicht genau an deiner Stelle, aber doch an deiner Seite. Ohne großes Vergnügen, aber ohne jedes Zögern. Danke, Stéphane. Jetzt setz dich erstmal, trink was. Bloß nicht. Ich will einen klaren Kopf bewahren. Ich brauche einen Cognac, ich will auch einen klaren Kopf haben. Wir müssen das richtig durchdenken. Richtig und schnell. Ja. Gehen wir mal der Reihe nach vor. Wie lange ist das her, dass das passiert ist? Eine knappe Stunde ungefähr. Ich bin sofort hergekommen. Philipp, ich glaube, das Wichtigste ist, dass ich mir ein Alibi verschaffe. Ja. Darum habe ich auch nicht angerufen, weil das könnte man ja vielleicht nachweisen. Den Wagen habe ich unten am Marktplatz geparkt. Ich bin zu Fuß hergekommen, habe mich an den Häusern lang geschlichen, damit mich keiner sieht. Hat dich einer beobachtet? Nein, ich glaube nicht. Also jedenfalls war keiner auf der Straße und hinter den Fenstern habe ich auch niemanden gesehen. Das ist schon mal gut, das ist schon mal ein Vorteil. Aber selbst wenn ich beschwöre, dass wir den Abend zusammen verbracht haben, ist das keine Patentlösung, wenn der Tote in deiner Wohnung entdeckt wird. Nein, natürlich nicht. Das beste Alibi ist, wenn es keine Leiche gibt. Ja, natürlich. Wir müssen alles tun, um Pauline aus dieser Geschichte rauszuhalten, ja? Pauline ist weit vom Schuss. Heute Nachmittag ist sie zu ihrer Mutter nach Le Havre gefahren. Ja. Wie geht's eigentlich deiner Schwiegermutter? Ja, nicht besonders, hat sie gestern am Telefon gesagt, jedenfalls. Ach, das ist sicherlich nichts Ernstes, mach dir keine Sorgen. Was weißt du denn darüber? Ich weiß nichts, ich wünsche das. Diese Reise bewahrt deiner Frau vor jedem Verdacht, das stimmt. Aber alles drumherum, zu erleben, dass du in eine Mordaffäre verwickelt bist, das wird sie verdammt mitnehmen. Das möchte ich euch ersparen. Sie darf nichts davon erfahren. Gut? Ja. Ja, also müssen wir die Leiche verschwinden lassen. Wie schon Clemenceau sagte. Ich werde mich wie ein Freund verhalten, um deinen Satz zu wiederholen. Und ein Freund, der stellt keine Fragen, der verurteilt nicht. Der nimmt seinen Bruder, wie er ist, sogar mit Blut an den Händen. Stefan, lass mich ausreden. Was auch deine Gründe sein mögen, in meinen Augen sind sie gut, weil es deine Gründe sind und ich auf deiner Seite stehe. Außerdem kenne ich dich. Du bist zu keiner Gemeinheit imstande. Nur du wirst trotzdem beichten müssen. Wenn ich dir helfen soll, muss ich alles wissen. Ja, ein perfektes Verbrechen. Das muss ausgeklügelt werden. Ein perfektes Verbrechen. Sowas ist selten. Ein perfektes Verbrechen. Nein. Alle Jahre werden Dutzende begangen. Ein perfektes Verbrechen ist ein unbestraftes Verbrechen. Das heißt, ein Fall, der zu den Akten gelegt ist. Ja, ich höre dir also zu. Wer, warum, wie? Ich habe dir nichts zu verheimlichen. Das beweise ich dir doch, indem ich dich zur Hilfe rufe. Das war ganz richtig von dir, mich zur Hilfe zu rufen. Wenn eine Freundschaft von 24 Jahren nicht dazu taugt, dann ist die Freundschaft eine Lüge. 25. Hm? Sie hat mit unserem 10. Lebensjahr begonnen. Ach, stimmt. Wer? Wer? Ach so. Ja. Es handelt sich um einen dieser drei Saukerle, die vorigen Sommer mein Boot verwüstet haben. Die Kerle, die dich im Hafen von Honfleur überfallen haben. Ja. Hast du sie wiedergefunden? Einen davon habe ich wiedergefunden. Du hast nach ihnen gesucht? Du hast mir nichts gesagt? Ich hab nicht nach ihnen gesucht. Das war reiner Zufall. Ich hätte die Einzelheiten dieser Katastrophe nie lang und breit erzählt. Dir nicht und Pauline auch nicht. Man ist nie sehr stolz auf seine Niederlagen. Wenn es 1:3 steht, braucht man sich nicht zu schämen. Ach, es geht um die Demütigung. Um die Demütigung und die Ungerechtigkeit. Mhm. Ich habe nur auf meinem Boot am Anlegeplatz die Kabine gestrichen. Ich habe sie nicht kommen hören. Sie sind am Landesteg stehen geblieben. Der eine von den dreien hat gesagt, wie wär's mit einer kleinen Keilerei? Nur so zum Spaß. Ich bin bloß da gewesen. Sie sind auf mein Boot gekommen und haben auf mich eingeschlagen. Eingeschlagen, immer wieder. Ja. Das Resultat waren 6 Tage Krankenhaus. Und ein Segelboot für 90.000. Blieb als Wrack zurück. Das hat dir viel bedeutet, dieses Boot, hm? Ja. Ja, viel. Du weißt, wenn man so etwas erlebt hat, dann vergisst man es nicht so leicht. Selbst wenn die Erinnerung vernarbt ist, dann denkt man doch weiter, immer weiter an Rache. Und das ist ein ungesunder Traum. Ja, sehr ungesund. Ich habe den dreien ganze Nächte lang in die Schnauze geschlagen. Wobei ich gar nicht weiß, wie ihre Schnauzen ausgesehen haben. Außer von einem. Es gab nur einen, den ich wiedererkennen konnte. Ist kein Zweifel möglich? Keiner. Heute Morgen ist dieser Traum Wirklichkeit geworden. Auf der Straße. Ich kam von einer Besprechung auf den Champs-Élysées. Und? Er lief mir zufällig über den Weg. Da habe ich den Kerl verfolgt. Hm. Im Hallenviertel ist er in ein Bistro gegangen. Ich habe mich an den Nebentisch gesetzt. Mir war nicht ganz klar, wie ich die Angel auswerfen sollte. Und womit hast du es erreicht? Mit Drogen. Mhm. Reine Intuition. Durch versteckte Anspielungen habe ich ihm zu verstehen gegeben, dass ich welche in der Hand hätte und dass ich einen Wiederverkäufer suche. Und ich hatte richtig getippt. Er hat dich nicht wiedererkannt. Damals trug ich einen Bart. Ich hatte meine Matrosenmütze auf und die Hängelampe ging gleich zu Beginn der Schlägerei zu Bruch. Ich begreife. Wir haben uns an einem Abend wieder getroffen und ich habe ihn mit nach Hause genommen. Und wie hast du ihn... Mit der Pistole meines Vaters. Eine Kugel ins Herz. Aus nächster Nähe? Nein. Nein, er saß da und ich stand vor ihm. Bevor ich geschossen habe, habe ich ihm gesagt, wer ich bin. Er hat sofort alles zugegeben. Er hat mich sogar um Verzeihung angefleht. Kein Pardon. Doch. Mein Pardon hast du. Wenn er gesessen hat und du nicht nah vor ihm gestanden hast und er hat eine Kugel im Herzen, dann können wir das weder als Unfall noch als Selbstmord ausgeben. Wir müssen ihn irgendwo verscharren. Da das nicht bei dir sein kann, müssen wir ihn wegbefördern. Siehst du eine Möglichkeit, wo wir ihn... Es gibt bestimmt eine. Warte. Jetzt ist es noch zu früh, um eine Leiche im Wagen spazieren zu fahren. Die Straßen und Wege sind noch nicht ruhig genug. Gegen 2 Uhr morgens ist das weniger riskant. Ja. Aber es wird trotzdem gefährlich werden. Gefährlich? Eine Gefahr, die man gemeinsam besteht, härtet den Zement einer Freundschaft. Sagst du das bewusst? Was? Der Zement. Ach so, du meinst das Baugelände in der neuen Siedlung? Ja, die Ausbaggerung beim Einkaufszentrum. Ja, sind die Stützmauern noch nicht fertig? Das weiß ich nicht. Ich bin seit Dienstag nicht auf der Baustelle gewesen. Ja, dann sollten wir das erst mal kontrollieren, bevor wir zu mir fahren. Es ist ja kein großer Umweg. Richtig. Ich zieh mich an und wir fahren schnell hin. Nachts ist das hier wie eine wahre Wüste. Wie in den Steppen Zentralasiens. Ich bin noch nie in den Steppen Zentralasiens gewesen. Doch. Eine wahre Einöde. Ja. Und in ein paar Monaten ist aus dieser Einöde eine Stadt geworden. Eine kleine Stadt, aber eine Stadt. Unsere Stadt, Philipp. Der Ort ist ideal. Um eine Stadt aus der Erde zu stampfen? Für eine heimliche Beerdigung. Du holst mich in die Wirklichkeit zurück. Gib mir mal die Taschenlampe. Aber sei vorsichtig. Sie ist sehr hell. Man sieht das Licht sehr weit. Die Einzäunung schirmt uns ab. Ich will ja nur das Loch ausleuchten. Es ist nicht das Licht, das mir Sorge macht. Es ist der Krach. Die Betonmaschine anzuwerfen ist zu riskant. Hinter dem Hügel liegt ein Bauernhof. Wir müssen den Zement per Hand anrühren und ihn mit den Eimern runtertragen. Das macht mir nichts aus, wenn ich schmutzige Hände kriege. Sieht gut aus. Sie sind schon oberhalb der Kiesschicht und haben bereits Beton drüber gegossen. Mhm. Aber sie sind noch so tief unten, dass der Höhenunterschied nicht weiter auffällt. Ja, ja. Ich hab's gewusst. Was? Du hast es gewusst? Ja. Ich bin hergefahren, bevor ich zu dir kam. Warum hast du mir das nicht gesagt? Ich wollte dir nicht alles auf einmal sagen. Was soll das denn bedeuten? Gelegentlich behalte ich interessante Informationen für mich. Und serviere sie erst in dem Augenblick, wo man sie am wenigsten erwartet. Enthüllungen sind wie... Die Rache. Man muss sie langsam genießen. Sag mal, Enthüllung. Du erinnerst dich, dass Girondins vorigen Montag herbestellt hat? Ja. Wegen dieses Erdrutsches? Ja. Und dass ich es war, den du beauftragt hast, das Schlachtopfer abzugeben? Ich musste zur Präfektur gehen wegen der Wasserzuleitung. Du warst eben dran. Ich gebe zu, das war ungerecht. Den Bock hatte ich geschossen, das Donnerwetter hast du in erster Linie abbekommen. In erster Linie. Es ist nicht oft, dass ich an erster Stelle stehe. Wie meinst du das? Nehmen wir mal diesen Bauplatz, auf dem wir hier stehen. Ein schönes Geschäft für uns beide. Wir hätten uns sowas nicht träumen lassen. Aber ja. Ich habe die meiste Arbeit geleistet. Meine Zeichnungen waren ausschlaggebend, dass wir uns diesen Vertrag unter die Nagel gerissen haben. Das habe ich niemals geleugnet. Die Arkaden, der Verkaufsgalerie, die luftige Brücke, Filet, der hängende Garten, alles meine Ideen. Ja. Aber du hast das Modell im Fernsehen präsentiert. Fernsehen, das ist mir doch so einfach angedient worden. Das ist ein reiner Zufall. Na, was nichts daran ändert, dass du es warst, der die Glückwünsche der Hanoration erhalten hat. Und dass du es warst, der für sich Reklame gemacht hat. Wenn Reklame gemacht wurde, profitiert die Firma davon. Und die Firma, Philipp, das sind du und ich. Ja? Aber nur an einigen Tagen. Was? Girondin ist ein Initiator, wie man ihn nicht oft trifft. Cholerisch, aber ein vornehmer Mann. Na und? Montag, als wir den Krach miteinander hatten, ja, hat er ein bisschen die Katze aus dem Sack gelassen. Worauf willst du hinaus? Auf die Zusatzhonorare, die er spontan für die Architekten auswerfen wollte. Eine hübsche Geste, er hatte das gar nicht nötig. Hunderttausende, die nimmt man immer gern. Noch lieber, wenn man sie nicht teilt. Das ist es. Du hast sicher eine Erklärung. Ja. Wirst du sie mir geben? Nein. Wir haben wirklich 100.000 zusätzlich erhalten? Mhm. Und auf mich kommt wirklich die Hälfte? Nicht ganz. Ach, das möchte ich doch genauer wissen. Du wirst es bald verstehen, aber nicht heute. Keine Ausflüchte, Stefan. Du bekommst die Erklärung, aber nicht jetzt. Du antwortest mir auf der Stelle! Hast du gehört? Nein. Überhaupt sind wir nicht hergekommen, um uns zu streiten. Wir haben was anderes zu tun, findest du nicht? Jetzt fahren wir erstmal zu dir, laden den Toten auf, bringen ihn hierher. Das eilt nicht. Du hast es selbst gesagt. Es ist noch nicht 2 Uhr morgens. Also, was ist mit dieser Erhöhung von Girondin? Wir sind Gesellschafter, Philipp. Wir teilen alles. Der eine besaß nichts, was nicht auch dem anderen gehörte. Ja, ja. La Fontaine, die beiden Freunde. Ist eine seiner schönsten Fabeln. Kurz gesagt, alles, was mir gehört, gehört dir. Ja. Ist nur ärgerlich, dass die Umkehrung nicht stimmt. Umso weniger, als die Junggeselle bist. Wie bitte? Du und Pauline. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Pauline? Pauline? Pauline ist wie meine kleine Schwester. Sie ist deine Frau. Die Frau von meinem Freund. Weißt du überhaupt, was du da sagst? Ich weiß ja wohl! Ich weiß ja wohl, wovon ich spreche. Als meine Frau vorhin fortgefahren ist, hat sie ein Beweisstück hinterlassen. Beweisstück, was redest du? Du hast ihr die Adresse des Hotels mitgeteilt, in dem ihr euch morgen früh in Le Havre treffen wollt. Und du hast ein paar Zeilen hinzugefügt. Die Adresse hat sie mitgenommen, aber sie hat die Zeilen auf ihrem Frisiertisch liegen lassen. Ich habe sie in der Tasche. Ich lese sie dir vor. Ich bitte dich. Lese sie dir gern vor. Das muss doch nicht sein. Doch, ich denke doch, doch. Vielleicht weißt du nicht mehr alle Formulierungen. Vielleicht hast du sie vergessen. Es beginnt. Mit Chérie. Aber seitdem ihr verheiratet seid, sage ich zu Pauline immer Chérie. Das ist ein Ausdruck der Zuneigung, ja. Geschrieben sieht es aber sehr intim aus. Da gebe ich dir recht, ja. Chérie. Anbei die Karte vom Hotel. Das Schwierigste bei allem wird nur sein, dass ich dich hinter dem Rücken von Philipp treffen muss. Aber ich werde schon eine Ausrede finden und pünktlich zur Verabredung erscheinen. Auf morgen, Stefan. Man könnte einen falschen Eindruck bekommen. Mir drängt er sich förmlich auf. Hör zu, Philipp. Hast du mir nicht erklärt, dass du morgen den ganzen Tag nicht da sein würdest, um einen Kunden zu besuchen, der sein Landhaus vergrößern will? Es ist nichts dahinter. Absolut nichts. Es handelt sich um ein Missverständnis. Ja, schön, schön. Wenn es ein Missverständnis ist, dann wirst du mir jetzt die Wahrheit sagen. Wenn nichts dahinter steht, dann brauchst du dich doch nicht zu genieren. Nicht heute. Findest du nicht, dass das etwas eintönig ist als Begründung? Ein bisschen zu allgemein als Methode der Verteidigung? Du musst dich damit zufrieden geben, ja? Nein! Nein, stell dir vor, ich gebe mich nicht damit zufrieden. Es ist jetzt genug, Philipp. Ich sag dir noch einmal, ich habe dir nichts Unrechtes getan. Weder in deinen Geschäften noch in deiner Ehe. Ich gebe dir mein Ehrenwort. Dein Ehrenwort. Du, vorsichtig, keine Beleidigungen, ja? Ich habe ein Recht auf dein Vertrauen. Du hast überhaupt kein Recht mehr. Ich habe deine hochnäsige, arrogante, überlegene Art satt. Und ich habe deine dämlichen Seelenzustände satt. Es gibt Ernsteres und Dringenderes. Komm, jetzt steigen wir wieder in den Wagen und fahren dir die Leiche holen. Nicht der Mühe wert. Die Leiche ist hier. Und auch die Mordwaffe. Ja, hast du es noch nicht verstanden? Die drei Typen, die mich zusammengeschlagen haben, laufen leider weiter frei herum. Das ist nicht die Rechnung, die ich heute Abend begleiche. Philipp. Die Leiche, für die wir ein sicheres Versteck suchen, mein Freund. Diese Leiche bist du. Hast du auch genug gegessen, Pauline? Danke, Mama. Es war wirklich lecker. Ach, na ja. Eine Omelette und eine Scheibe kalten Braten. Na ja, ich hab gedacht, du isst unterwegs. Sonst hätte ich auf dich gewartet und dir ein richtiges Abendessen auf den Tisch gebracht. Ach. Auch für mich allein stelle ich mich ja abends selten in die Küche. Morgen fahren wir zusammen nach Honfleur. Stéphane lädt uns zum Mittagessen ein. Stéphane? Ja. Ihm liegt viel daran, dass du dabei bist. Als Ausgleich musst du uns am Sonntag in deine Villa einladen und uns deine berühmte Bouillabaisse servieren. Oh. Man erklärt mich für krank. Man trifft für mich eine Verabredung mit Stéphane. Man braucht die Villa. Oh, das sieht mir aber sehr nach einem Komplott aus. Ganz richtig. Komm, erzähle. Du erinnerst dich doch noch, was Philipp voriges Jahr im August passiert ist. Der arme Philipp. Ach, das hat mir doch so leid getan für ihn, weißt du. Und dann diese Verwüstung. Da blasen sie einem die Ohren voll mit ihrem dritten Jahrtausend. Aber das Steinzeitalter ist noch längst nicht vorüber. Mama. Ich habe ihn im Krankenhaus besucht. Also abgesehen davon, dass er beinahe ertrunken wäre. Jedenfalls sind das nur noch böse Erinnerungen. Aber den Verlust seines Bootes hat er niemals verwinden können. Ja, sein Boot. Das war außer dir sein höchstes Glück. Ja. Ich bin ja keine alltägliche Schwiegermutter. Es stimmt, ich liebe meinen Schwiegersohn wie meinen eigenen Sohn. Und dazu bin ich ihm immer dankbar gewesen, dass er dich mir fortgenommen hat. Weil mir klar geworden ist, dass er dich glücklich macht. Ja, Mama, sehr glücklich. Jetzt doch einmal zu der Verschwörung zurück. Mama. Ich glaube, ich bin dahinter gekommen. Mama, jetzt hör mir doch mal zu. Vor 2 Wochen hat der Unternehmer vom Bau der Siedlung, die Philipp und Stéphane als Architekten errichten, den beiden ein großes Zusatzhonorar ausgeworfen. Aha. Er hat Stéphane den Scheck gegeben und Stéphane hat Philipp nichts erzählt. Und ihr wollt ihm jetzt ein Boot kaufen? Ach, das ist schon passiert. Es liegt in Honfleur. Es soll wunderbar sein, größer als das vorige und mit allem Komfort. Du wirst es morgen sehen. Kennst du Christoph, den Freund der beiden, den Hochseefischer? Ach, dein Vater ist schon mit seinem Vater auf Fischfang gefahren. Ach, er hat uns seinen Lagerplatz am Hafen geliehen. Genau gegenüber der Villa. Jetzt verstehe ich. Ihr wollt Philipp am Sonntag zu seinem Geburtstag damit überraschen. Ja. Dass du dich an seinen Geburtstag erinnerst. Ja, was glaubst denn du? Oh, ich werde ihm auch was schenken. Was denn? Eine Kapitänsmütze. Eine echte aus der Genossenschaft. Ja, als Ersatz für die, die ihm im Hafen in der Nacht beim Überfall abhanden gekommen ist. Mama, wirklich wunderbar. Er wird ganz gerührt sein. Ja, natürlich. Ja, neben deiner Anschaffung ist das natürlich bescheiden. Ach. Aber ich kann wenigstens ein Päckchen packen. Ich auch. Ja, wie denn? Du auch? Um das zu arrangieren, bin ich doch schon heute gekommen. Ich muss ein paar wichtige Papiere unterschreiben, damit das Schiff vorschriftsmäßig in Ordnung ist und gleich losfahren kann. Oben auf der Brücke hängt ein rosa Band und Christoph wird auf dem Mast eine Girlande mit bunten Birnen anmachen, die er in dem Augenblick anknipsen wird, wenn ich den Kuchen mit den 35 Kerzen bringe. Eine hinreißende Idee. Ach, weißt du, Cherie, ich halte es für so wichtig, dass Philipp allmählich diese scheußliche Geschichte vergisst. Und das beste Mittel dafür ist natürlich ein neues Segelboot. Ich meine, rein psychologisch ist das ungeheuer wichtig. Das sagt Stefan auch. Er hat auf mich einreden müssen, damit ich zustimmte. Philipp selbst hätte sich eine solche Ausgabe nie geleistet, trotz dieses überraschenden Zusatzhonorars. Wenn ich überlege, bei den Steuern, die wir im nächsten Jahr zu zahlen haben, und bei dem, was wir der Bank noch schulden, wäre das gar nicht in Frage gekommen. Ja. Ach, Stefan ist wirklich Philipps bester Freund. Mehr noch, als du glaubst. Dieses Schiff kostet 150.000 Francs. Na und? Ich habe die 100.000 Franc, die Philipps Anteil ausmachten, dafür hingeblättert. Aber die 50.000, die noch fehlten, hat Stefan beigesteuert. Sie hörten Eine felsenfeste Freundschaft von Pierre Frachet. Die Schauspieler waren Hans-Georg Panzak, Simen Rühack, Katharina Palm und Elisabeth Scherer. Regie führte Burkhard Ax für den Westdeutschen Rundfunk. Es war eine Produktion aus dem Jahr 1987. Ja, so gewaltig kann man sich manchmal in Person täuschen. Philipp wollte seinen Freund überraschen und erntet dafür lediglich ein zementiertes Grab. Was können wir daraus lernen? Vorsichtig sein mit Überraschungen für die engsten Freunde. Sie könnten alles falsch verstehen. Der Autor dieses Kriminalhörspiels, Pierre Frachet, übrigens, ist in Frankreich eher als Songwriter bekannt. Er hat 1961 für Jean Ferrat ein wunderbares Lied geschrieben. Und weil es Sommer ist und weil wir noch ein ganz bisschen Zeit haben, möchte ich heute Abend ausnahmsweise unsere gemeinsame Stunde mit diesem sommerlichen Lied beenden. Es heißt Mamome, was ich mit Mein Mädchen am besten übersetzt finde. Und wie es so ist mit Chansons, man kann nicht immer erklären, warum man sie mag, aber wenn sie stimmen und einen erreichen, gehören sie zu unserem Leben dazu und man mag nimmer auf sie verzichten. Im Herbst hören wir uns wieder. Ich freue mich schon darauf. Bis dahin seien Sie ganz herzlich gegrüßt von Clarisse Gosset, die Ihnen viel Freude mit Jean Ferrat wünscht. Ma môme, elle joue pas les starlettes, elle met pas des lunettes de soleil. Elle pose pas pour les magazines, elle travaille en usine à Créteil. Dans une banlieue surpeuplée, on habite un meublé, elle et moi. La fenêtre n'a qu'un carreau qui donne sur l'entrepôt et les toits. On va pas à Saint-Paul-de-Vence, on passe toutes nos vacances à Saint-Ouen. Comme famille, on n'a qu'une marraine, quelque part en Lorraine, et c'est loin. Mais ma môme, elle a 25 berges, et je crois bien que la Sainte Vierge des églises n'a pas plus d'amour dans les yeux et ne sourit pas mieux, quoi qu'on dise. L'été, quand la ville s'en sommeille, chez nous y a du soleil qui s'attarde. Je pose ma tête sur ses reins, je prends doucement sa main et je la garde. On se dit toutes les choses qui nous viennent, c'est beau comme du verre à laine, on dirait. On regarde tomber le jour et puis on fait l'amour en secret. Ma môme, elle joue pas les starlettes, elle met pas des lunettes de soleil. Elle pose pas pour les magazines, elle travaille en usine regretté.